Kollegen werden Sie mit Freuden dasselbe tun. Wenn wir den Degen einstecken und Ihnen die Hände reichen, dann werden Sie uns die Hand, den ganzen Arm und schließlich den Kopf abhandeln. Und dann werden Sie uns auslachen und der Welt erzählen, die Preußen sind eine windische Nation. Ehrenhaft, preußische Disziplin. Über 30 Breslau und auf die